Shut up! Sei ruhig! Did you hear me? Hast du mich gehört? Zip it! Sei ruhig! What's wrong with you, Fred? Reinhard, was ist los mit dir? What's wrong with you? Was ist los mit dir? There's nothing wrong with me. Alles ist gut bei mir. What happened to him? Was ist mit diesem los heute, möchte ich fragen. Ask me every day, Brandon, how can I hear the voice of God? How can I hear the voice of God? Ja, die Leute eben fragen mich jeden Tag, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Wie kann ich die Stimme Gottes hören? Brandon, God doesn't speak. Reinhard, Gott redet nicht mit mir. Shut up, Carl. Sei mal ruhig. Now get it? Verstehst du es nun? Ich bin nicht wütend auf dich, ich musste keine Sorgen machen. Wie kannst du die Stimme Gottes hören? Wenn du nicht ruhig bist, dann wirst du sie nicht hören. Es ist so einfach. Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen. If you want to flow in the prophetic and learn to hear the voice of God. Wisst ihr, wenn ihr im prophetischen fließen möchtet und die Stimme Gottes hören wollt, you've got to first understand everything is about love relationship with the Lord. Dann müsst ihr verstehen, dass alles mit deiner Liebesbeziehung mit dem Herrn anfängt. All about love relationship. Es geht alles über diese Liebesbeziehung. Und tiefer, dass diese Liebesbeziehung ist, umso besser wirst du ihn hören. Okay, so look at this. Okay, schaut mal da. This man is in front of the divorce judge. Da ist ein Mann, der vor dem Scheidungsrichter ist. The judge. Oh, desculpa, o juiz que vai decidir o divórcio. The judge says. Und der Richter sagt. Your wife is fighting for divorce. Ihre Frau möchte die Scheidung. Because in 28 years of marriage, you've never told her that you love her. Weil sie in 28 Jahren Heirat nie ihr gesagt haben, dass sie sie lieben. Is this true? Ist das wahr? And the husband said, und der Mann sagte, Your Honor, Eure Ehren, Señor, may I explain something? Kann ich etwas erklären? The last 28 years of marriage, die letzten 28 Jahre unserer Ehe, thousands of times I've tried to tell her that I love her. Habe ich ihr tausenden von Malen versucht zu erklären und sagen, dass ich sie liebe. Aber sie war nie ruhig und hat mich nie reden gelassen. That's a joke, by the way. Also das ist ein Witz. With God, it's actually not a joke. Aber schaut, mit Gott ist es keinen Witz. I can't hear God. Reinhard, ich kann Gott nicht hören. How do we approach God? Also wie nähern wir uns Gott? Okay. Okay, I'm gonna pray for half an hour. Okay, ich werde jetzt eine halbe Stunde beten. Ja. 30 Minuten. So I take my little shopping list. Und ich nehme meine Einkaufsliste. Okay, God, my grandmother is sick. Okay, Gott, meine Großmutter ist krank. Wo ist da doente? God, heal my grandmother, heal my grandmother. Okay, Gott, heile meine Großmutter, heile meine Großmutter. Deus, tenha misericórdia da minha avó, por favor. Next shopping list. Okay, dann nehme ich wieder diese Einkaufsliste. She's in a mess. Ah ja, meine Ehe, der geht es gar nicht gut. Okay, Gott, meine Ehe, du musst sie reparieren, du musst etwas machen, mach etwas, greif ein, bitte. Und dann nehme ich wieder meine Einkaufsliste. Provision, provision, provision. Ah, Versorgung, Versorgung, Versorgung. Money, I need some money, some money. I can't pay my bill. Ah, ich brauche Geld, ich kann meine Rechnung mit nicht bezahlen. Bitte, ein bisschen Geld. Oh Gott. So what happens? Und was passiert? No. Our relationship with God is all talking and no listening. Unsere Beziehung mit Gott, da geht es nur um dieses Reden und nicht ums Hören. We have the guts to accuse God of not speaking. Und dann haben wir die Frechheit, Gott anzuklagen, dass er nicht redet. And then we listen to sermons that tell us you have to learn in the silence of God. Und dann hören wir Predigten, die sagen, wir müssen lernen, in der Ruhe Gottes unsere Bestimmung zu finden. My friend, meine Freunde, God speaks. Gott spricht. Our hearts have not been. Aber unsere Herzen sind nicht ausgerichtet. That's one of the huge problems. Und das ist einer der größten Probleme. Number one. Erstens. We haven't learned to sit silently in our prayer. Wir haben nicht gelernt, einfach ruhig da zu sitzen, wenn wir beten. So, I tell you a true story. Und ich kann euch eine wahre Geschichte erzählen. have a message about supernatural provision from John chapter 6. Ich habe eine Botschaft von übernatürlicher Versorgung, die vom Johannes 6 ist. God showed me that we will have as much provision as we choose to have. Wo Gott mir gezeigt hat, dass wir so viel Versorgung haben, wie wir entscheiden zu haben. In fact, Daniel was with me translating it when I was first time preaching in Campo Grande. Und Daniel war dabei, als ich diese Botschaft da das erste Mal predigte in Campo Grande. Remember that? Magst du dich erinnern? Also da ist, was da passiert ist. I arrived there late. I think it was a Friday evening. Ich kam spät abends an. Ich glaube, es war Freitagabend. Usually, you know, I tell the pastor, okay, I'm going straight to the conference. Und normalerweise sage ich dem Pastor, okay, ich gehe direkt zur Konferenz. He told me that I'm not preaching until the first message after lunch. Aber er erklärte mir, dass ich nicht predigen werde bis nach der ersten Botschaft, nach dem Mittagessen. Then listen to the other preachers. Und normalerweise gehe ich und höre den anderen Predigern zu. But that night I just felt that I should ask him to leave me the hotel room. Aber diesen Abend habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagte, dass ich am nächsten Morgen einfach im Hotel bleiben soll. Und das mache ich normalerweise gar nicht. Aber das habe ich dann getan. I'll pick you up for lunch. Und dann hat der Pastor gesagt, ich hole dich nach dem Mittagessen ab. As always. Und ich stand früh auf, wie immer. And I just sat on my bed. Und ich saß auf meinem Bett. And I said, Lord, I just want to hear you. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte dich einfach hören. Say anything to you. I don't want to ask you for something. I just want to hear you. Ich möchte nichts sagen. Ich möchte dich um nichts bitten. Ich möchte dich einfach hören. God said, I want you to spend the whole morning just meditating on John chapter 6, the first part of the multiplication of bread and fish. Und der Herr sagte mir, ich möchte, dass du den ganzen Morgen nichts anderes machst, als über dieses Kapitel vom Johannes 6 zu meditieren. Und das habe ich dann getan. Was about 3 hours? Und wisst ihr was? Es war ungefähr für 3 Stunden. God, I heard the voice of God. My heart exploded with revelation and joy. Und oh wow, ich habe da diese Stimme Gottes gehört. Mein Herz explodierte vor Freude und Offenbarung. Und ich ging zu der Konferenz und ich habe genau das gepredigt. Beautiful and powerful. Und es war wunderschön und kraftvoll. But look what really impacted me. Aber schau, was mich wirklich beeindruckt hat, geprägt hat. 3 and a half hours of just sitting and quietly meditating and listening. Nach ungefähr 3, 3.5 Stunden, wo ich einfach da gesessen bin und ruhig meditiert und gehört habe. So overwhelmed. Da war mein Herz so überfüllt. I kept saying this. Und ich habe dann immer wieder gesagt. Lord, thank you so much for speaking to me. Thank you, thank you, thank you so much for speaking to me. Herr, danke, dass du zu mir redest. Danke, dass du zu mir redest. Danke so sehr, dass du zu mir redest. Und da ist, was er sagte. No, Reinhard. Nein, Reinhard. I want to thank you so much for listening to me. So ich möchte dir so sehr danken, dass du zugehört hast. I just burst into tears. Und ich bin einfach da in Tränen ausgebrochen. Suddenly felt the heart of God. Weil ich auf einmal dieses Herz Gottes gespürt habe. God, who always wants to speak to his children, but his children just don't take the time to listen. Da gibt es einen Gott, der immer zu seinen Kindern sprechen möchte, aber die Kinder nehmen sich die Zeit nicht, ihm zuzuhören. It's a sidetracked of a million things. Es ist Tag und Nacht beschäftigt und von tausenden von Dingen abgelenkt. The latest thing, the latest this, the latest that. Ja, das Neueste von dem, das Neueste von jenem, das Neueste von dem. Quiet our heart and listen. Aber wir müssen lernen, unsere Herzen zur Ruhe zu bringen und zuzuhören. It's a speaking God. Und das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass ein Gott ist, der redet. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, dass wenn Gott redet, dann müssen wir zuhören. Und das Dritte, was wir haben müssen, ist Glauben. Weil wir können nicht vor Gott kommen, ohne diesen Glauben, dass er wirklich redet. You can come to God like this, but you won't hear anything. Also ich meine, wir können vor Gott kommen, aber wir werden nichts hören. You see, here's what the Bible says. Weil wisst ihr, das ist, was die Bibel sagt. It says in Romans chapter 12 that he who prophesies, let him prophesy according to his faith. Im Römer 12 da steht, der prophezeit, der soll es tun nach seinem Glauben. So, then speak what God says if you don't hear what God says. Also du kannst nicht eine Prophetie geben und sagen, was Gott sagt, wenn du nicht glaubst, dass Gott redet. So you've got to have faith that God is really speaking God. Also du musst diesen Glauben haben, dass Gott wirklich ein Gott ist, der reden möchte. Weil wenn du einen Glauben hast, dass Gott sprechen möchte und dann spricht er, und dein Herz ist voller Erwartung, und dann richtest du dein Herz aus auf den Himmel und bist bereit zu hören, dann wirst du anfangen, Gott auch zu hören. Und Reinhard, eine letzte Frage. Wie weiß ich, ob es Gott ist oder mein eigener Kopf, meine eigenen Gedanken? Ja, versuche und mach Fehler. So lernst du auch. Das ist nicht kompliziert. Thank you. Danke. Bitte.